Kapitel 1 Tills Kindheit. Till Eulenspiegel wird in Kneidlingen geboren, in der Nähe von Braunschweig. Er macht seinen Eltern nicht viel Freude, denn er ärgert immer die Nachbarn. Er läuft in ihre Gärten und nimmt mit, was er finden kann. Er lacht sie aus. Mit nacktem Popo setzt er sich hinter dem Vater aufs Pferd und ruft: Seht her, Leute! Hier gibt es etwas Schönes zu sehen. Es gibt so viel Ärger, dass die Familie aus Kneidlingen in ein anderes ziehen muss. Tills Vater stirbt, als Till noch keine 16 Jahre alt ist. Tills Mutter ist arm. Es gibt nicht viel zu essen im Haus. Und der Sohn macht Spaß. Er lernt jonglieren und auf dem Seil tanzen. Oft bleiben die Leute stehen und wollen ihm zusehen. Das Seil führt durchs Fenster aus dem Haus über einen kleinen Fluss bis an das Dach eines anderen Hauses. Till macht seine Sache gut. Nur seiner Mutter gefällt das nicht. Er soll ein Handwerk lernen, nicht durch die Luft tanzen. Einmal kommt sie nach Hause und sieht durchs Fenster ihren Sohn auf dem Seil. Sie nimmt das große Küchenmesser, geht zum Seil, zack! Till fällt ins Wasser. Die Leute lachen. Wenige Tage später hängt das Seil wieder da. Till steht oben. Immer mehr Leute kommen. Na, Till, rufen sie. Wieder schwimmen gehen? Später, ruft Till zurück und springt vom Seil. Erst will ich etwas Neues ausprobieren. Aber ihr müsst mir helfen. Gebt mir eure linken Schuhe. Und ich will damit jonglieren. Und dann gibt's wieder was zum Lachen. Alle ziehen ihre linken Schuhe aus. Till bindet die Schuhe zusammen und steigt wieder aufs Seil. Alle sehen nach oben. Und jetzt gibt's was zum Lachen. Till lässt die Schuhe fallen. Sie liegen im Dreck auf dem Boden. Mein Schuh! Rufen die Leute. Und wollen sofort ihren Schuh wieder nehmen. Alle auf einmal. Das ist meiner! Nein! Meiner ist das! Es gibt ein großes Durcheinander. Die ersten schlagen sich. Dann immer mehr. Am Ende schlagen sich alle Männer und Jungen des Dorfes. Ihre Schuhe liegen im Dreck. Eulenspiegel springt vom Seil und läuft ins Haus. 4 Wochen lang lässt er sich nicht mehr im Dorf blicken. Immer zu Hause, mein Sohn, freut sich die Mutter. Aber es geht nicht so weiter. Sie haben nichts mehr zu essen. Lieber Gott, denkt Till, wo bekomme ich nur das Brot her für die Mutter? Soll ich etwa arbeiten gehen? Er geht aus dem Dorf in die nächste Stadt. Till geht in eine große Bäckerei. Bäcker, sagt er. Mein Herr wohnt hier in der Herberge am Markt. Er will für 10 Schilling Weiß- und Graubrot. Der Bäcker gibt ihm das Brot und Eulenspiegel steckt es in einen Sack, den er selbst mitgebracht hat. Ein Lehrling kommt mit. Der soll zur Herberge gehen und dort das Geld kassieren. Eulenspiegels Sack hat ein Loch. Ein Brot fällt heraus auf die Straße. Oh je! Sagt Eulenspiegel. So ein schmutziges Brot kann ich meinen Herrn nicht bringen. Geh doch bitte ein neues holen. Der Lehrling nimmt das dreckige Brot und läuft zum Bäcker zurück. Eulenspiegel läuft weiter. Natürlich nicht zur Herberge, sondern aus der Stadt hinaus, in sein Dorf, zu seiner Mutter. Doch bei seiner Mutter kann er nicht bleiben. Die Leute aus dem Dorf und aus den Städten in der Nähe kennen ihn. Till sagt seiner Mutter Lebewohl und geht in die Welt hinaus.